Erster, ich bete zu dir, Herr. Ich gebe dir mein Leben. Zweiter, mein Gott, ich vertraue dir. Lass mich nicht scheitern. Meine Feinde sollen nicht lachen. Dritter, wer auf dich wartet, wird nicht enttäuscht. Aber böse Menschen haben kein Glück. Vierter, Herr, zeige mir deinen Weg. Lehre mich, was ich tun soll. Fünfter, hilf mir, die Wahrheit zu finden. Du bist mein Gott und Helfer. Ich warte jeden Tag auf dich. Sechster, denke an deine Liebe, Herr. Du bist schon immer gut zu uns. Siebter, vergiss meine Fehler von früher. Sei gnädig zu mir, Herr. Du bist sehr gut. Achter, der Herr ist gut und ehrlich. Er zeigt Sündern den richtigen Weg. Neunter, er hilft armen Menschen. Er zeigt ihnen, was richtig ist. Zehnter, der Herr ist immer lieb und treu. Er hilft allen, die seine Regeln halten. Elfter, Herr, vergib mir meine Schuld. Meine Sünden sind sehr groß. Zwölfter, wer hat Respekt vor dem Herrn? Gott zeigt ihm den richtigen Weg. Dreizehnter, dieser Mensch wird in Frieden leben. Seine Kinder bekommen das Land. Vierzehnter, der Herr ist ein Freund für gute Menschen. Er zeigt ihnen seinen Plan. Fünfzehnter, ich schaue immer auf den Herrn. Er befreit mich aus der Falle. Sechzehnter, komm zu mir und sei lieb. Ich bin allein und brauche Hilfe. Siebzehnter, mein Herz hat große Angst. Bitte hilf mir aus der Not. Achtzehnter, sieh meine Not und meine Schmerzen. Vergib mir alle meine Sünden. Neunzehnter, sieh meine vielen Feinde an. Sie hassen mich ohne Grund. Zwanzigster, beschütze mein Leben und rette mich. Ich suche Hilfe bei dir. 21. Ich will ehrlich und gut sein. Ich warte auf deine Hilfe. 22. Gott, hilf dem Volk Israel. Rette sie aus aller Not.